so viel wie du kannst, trink noch mehr, wenn es geht, und dann leg dich ins Gras, weil die Umwelt sich dreht. La, la, la, la, la, la, la, la. Man muss nur verstehen, es richtig zu drehen. Hey, denk auch manchmal daran, dass Geld allein nicht nur Glück bringen kann. Eine Straße verlockt dich zum Wandern. Warum gehst du nicht einfach rauflos? Durch die Hetzjagd von heute starb schon manche zu früh. Doch ich weiß es genau, aus Faulheit noch nie.